Baus FM am Montagabend, 11. Januar, hier live am Mikrofon. Ich habe wieder vergessen, meinen Namen zu sagen. Ich bin Konrad Bär und habe einen Studiogast, nämlich der Tino. Tino Schult ist hier mit im Studio und wird uns ein bisschen berichten. Wirst du wahrscheinlich selber einleiten, worüber du sprechen willst. Bevor ich dir das Wort übergebe oder die ersten Fragen stelle, nochmal der Hinweis: Die Musik, die ihr in der ersten Stunde hört, ist von einer CD, die nennt sich Visit Venus, Music for Space Tourism Volume 1. Und das ist eine CD aus meiner Sammlung, die ich wieder gerade irgendwie aus dem Regal gegriffen hatte. Eine CD von 95 übrigens. Musik, die schon 20 Jahre alt ist. Ne? Das ist ja 20 Jahre alte Musik. Klingt trotzdem fett und so. Aber egal. Das ist die Musik und wie gesagt, Tino ist zu Gast. Und wir haben uns ja schon mal, sind uns begegnet in einer Live-Radiosendung. In der Oma, nämlich eine der letzten Live-Radiosendungen aus der Oma, bist du eigentlich enttäuschenderweise nicht der Weihnachtsmann gewesen, sondern bist dort innerhalb und mit deinem Konzept und mit deinem Projekt Aktionsfront Medienkunst in die Sendung gestürmt. zumindest könnte das der Hörer denken, aber du bist auch natürlich reingestürmt. Und hast ja mit deiner Aktionskunst was thematisiert, was du jetzt vielleicht nochmal besser oder vielleicht nochmal in ruhiger Form beschreiben kannst. Oder ja, fangen wir damit mal an. Genau. Ich bin Tino, ich bin Student hier an der Bauhaus-Universität. Studiere Medienkunst, Mediengestaltung im 7. Semester. Mach gerade meinen Bachelor, also es geht gerade hoch her, ganz spannend überall. Mein Bachelor ist unter anderem diese Aktionsfront Medienkunst. Wie du schon sagst, in der Weihnachtssendung haben wir so ein bisschen satirisch versucht, uns an unsere Revoltearbeit irgendwie ranzutasten und natürlich uns ein bisschen zu kommunizieren, aber auch das Problem, worum es uns eigentlich geht. Mhm. Und das ist die Zusammenlegung der Fakultät Gestaltung mit dem Studiengang Medienkunst, Mediengestaltung, der aus der Fakultät Medien ausgegliedert wird. Genau, das ist jetzt von dem spannend. Ich habe im Vorfeld dieser Sendung mit einigen darüber gesprochen, was da jetzt genau passiert. Also ich kriege das immer nur weit entfernt mit und von allen, die mir sagen, ich weiß auch nie ganz genau, was da passiert. Also kannst du nochmal genau formulieren, was legt sich wie zusammen oder soll sich zusammenlegen, also welche Bereiche? Das ist in der Tat sogar ein riesengroßes Problem, dass keiner so richtig weiß, was eigentlich passiert. Das ist so, dass der Studiengang Medienkunst, Mediengestaltung ja in der Fakultät Medien zu Hause ist und so der erste Studiengang, der auch diese Fakultät mitbegründet hat, also so das Urgestein der Fakultät Medien eigentlich. Und der wird jetzt ausgegliedert aus dieser Fakultät, um in die Fakultät Gestaltung eingegliedert zu werden. Und dort sollen halt alle künstlerischen Studiengänge, die es so an der Bauhaus-Universität gibt, unter einem Dach vereint werden und eine neue, in Anführungszeichen neue Fakultät für Kunst und Gestaltung generieren. Aha, und was bleibt denn von der Medienfakultät eigentlich noch übrig? Die Medienwissenschaften? Genau, die Medienwissenschaft, die Medieninformatik, also da ist ja trotzdem noch ein bisschen was da passiert. Das ist ja eine riesengroße Fakultät mit ca. 1200 Studenten und Studierenden und Studentinnen und Personal. Ist tatsächlich die größte Fakultät, die wir hier haben an der Bauhaus-Universität, die jetzt so ein bisschen auseinandergerissen wird. Den Hintergrund, dass wir oder beziehungsweise die Bauhaus-Universität vom Land Thüringen so ein paar Einsparauflagen bekommen hat und die natürlich jetzt überlegen, wie wir uns einerseits durch Einsparungen irgendwie nicht kaputt sparen, aber andererseits auch unser Profil irgendwie schärfen, auch dieser künstlerischen Studiengänge. Und wann sind diese Entscheidungen gefallen, dass diese Einsparmaßnahmen passieren sollen? Die sind schon relativ weit zurückgefallen. 2013 kam so diese Regelung auf. STEP nennt sich das Ganze. Das ist einfach so eine Neuplanung und Überdenkung der Hochschullandschaft hier in Thüringen. Mhm. Und das war ja noch eine andere Landesregierung dann, auch vielleicht auch eine andere Politik. Genau. Das hat die natürlich angestoßen und da kam dann eine Wissenschaftskommission aus Niedersachsen, die hat das geprüft, die prüft so alle Universitäten und guckt, wo man da einsparen kann, wo man optimieren kann und macht dann Vorschläge. Und das ging dann weiter, da haben sich dann ein paar Gremien damit befasst und haben dann geguckt, was können wir machen, wo können wir einsparen und da gab es immer mal so ein bisschen Aufbäumen, da gab es auch immer mal wieder kleine Demos und Proteste gegen diese... Das wollte ich gerade fragen, was ist denn da in der Zeit, wo das im Prinzip politisch entschieden worden ist, was gab es denn da für Aktionen oder gab es da, war das ein öffentliches Thema oder ein Thema bei der Studentenschaft hier? Bedingt, also es gab dazu ein paar Vollversammlungen und es gab dazu so, so kleine Bruchstücke an Informationen, die rausgegeben wurden. STEP an sich, also diese neue Hochschulfinanzierung und diese Einsparung an den Hochschulen, die wurde natürlich auch medial thematisiert, dadurch war das bei vielen präsent. Und da sind auch viele auf die Straße gegangen. In Erfurt gab es eine Riesendemo, wo so um die 20 Leute auch aus Weimar dann dabei waren, was dann doch ein bisschen kläglich war. Und was betrifft das zum Beispiel in anderen Universitätsstädten, also wie Erfurt, wie wirkt sich das da aus? Also das werden alle Universitäten und Hochschulen geprüft und geguckt, wo kann man einsparen, wo gibt es Überschneidungen, wie sieht das mit Mitarbeitern, Professuren aus, Studierendenzahlen, wie ist da die Pro-Kopf-Verteilung. Also das wird schon recht umfassend auch geprüft. Da gibt es ein Riesenpapier, 150 Seiten umfasst das, wo die aktuelle Tendenz aufgefasst ist, wie die Hochschullandschaft in Thüringen sich irgendwie demnächst verändern soll. Also das betrifft alle Hochschulstandorte in Thüringen im Prinzip? Nicht nur in Thüringen. Also das ist ja eigentlich sogar ein deutschlandweites Problem. Das sind ja überall Einsparungen und überall muss geguckt werden, dass alles wirtschaftlich und marktorientiert funktionieren kann, was immer ein bisschen schwierig ist bei eine Hochschule ist ja kein Unternehmen, sage ich immer. Okay, also das ist eine Entscheidung, die 2013 in der Politik gefallen ist und trotz aller Proteste, oder habt ihr das, oder hast du das Gefühl, dass da der Einfluss der Straße irgendwie noch sich widerspiegelt in den Sachen, die dann entschieden worden sind, oder ging das einfach so durch? Das ist schwierig zu sagen. Also es waren natürlich Proteste da, aber nicht massiv und in der Form, dass man sagen kann, das hätte jetzt wirklich Eindruck auf die entscheidenden Gremien gemacht. Da hat sich jetzt auch keine Politik, keine Partei beiseite gestellt und hat ihre Agenda mit dafür angeboten, irgendwie von irgendeiner Seite? Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich dir so gar nicht beantworten kann. Also ich habe von den Parteiprogrammen jetzt eher weniger Ahnung und weiß nicht. Also ich habe dem Drive oder der Stärke in einer Bewegung ja noch mehr Kraft geben könnte, wenn da noch eine demokratische Partei dabei ist, die das mit unterstützt hat. Irgendwie. In der Tat, ist mir jetzt nicht bekannt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass jemand sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Es wurde halt auch politisch nicht wirklich groß thematisiert. Also ich denke, dass da durchaus Sympathien auch auf Seiten der Studierendenschaft von diesen Parteien aus, ich denke mal vielleicht auch gerade so an die Linke, die da ein bisschen solidarisch immer ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass sich da jemand irgendwie stark gemacht wird. Könnte man ja mal könnten jetzt alle die es doch getan haben, ganz traurig sein, dass man das nie wahrgenommen hat. Genau, und dann können die ja hier anrufen und mit uns irgendwie drüber quatschen. Das wäre wirklich sehr spannend. Ich bin in diesem Arbeitsprozess tatsächlich auch noch nicht so lange, muss ich sagen. Das ist ja jetzt relativ schnell auch durchgeboxt worden hier an der Uni, muss man dazu sagen. Also da gab es zwar Vorbereitungen seit 2013 und wurde immer mal wieder so ein bisschen drüber geredet und dann hieß es immer mal so durch den Buschfunk, ach, das passiert nicht und ja, das ist schon alles gut und dann ist wieder, ach doch, das passiert, die werden zusammengelegt und dann hieß wieder, nee, jetzt passiert wirklich nicht, das ist erstmal bis Ultimo verschoben und zwei Wochen später, ja, das ist jetzt beschlossen. Okay, vielleicht können wir das, was das hier an der Uni in Weimar irgendwie verursacht, irgendwie was die konkreten Sachen hier sind, dann nochmal später konkretisieren, aber erstmal für mich, fürs Verständnis, also von Zusammenlegung kann man ja jetzt eigentlich formell gar nicht sprechen, sondern es ist ein Übergang von den Medienkunst, von den Medienkünstlern in eine neu zu gründende Fakultät? In der Tat, ja. Also es ist so, dass es eher eine Angliederung der Medienkunst ist. Also die Fakultät Gestaltung, die bleibt natürlich, deswegen setze ich diese neue Fakultät auch immer in Anführungszeichen. Die Fakultät Gestaltung ist ist eigentlich dieselbe. Was ist zum Beispiel innerhalb der Gestaltung? Das sind die freien Künstler? Genau, die freien Künstler, die Produktdesigner, Kunstlehramt und VK. Also genau, VK, also die visuelle Kommunikation ist dort noch. Aber da gibt es keine Tendenzen, das wieder zurück woanders hinzugliedern, weil das ja ziemlich angewandt ist für eine Kunsthochschule. Visuelle Gestaltung, frage ich jetzt sogar ganz provokant. Was für mich immer so der Kompromiss ist, ich will was Künstlerisches machen, nee, aber ich will ja doch irgendwie Arbeit finden, nee, dann entwickle ich irgendwelche dünnen Linien. Deswegen ist, glaube ich, auch so diese Gratwanderung und es wurde Fakultät für Kunst und Gestaltung einfach benannt und betitelt. Natürlich ist das angewandter und die Medienkunst ist da ein bisschen, also die ergänzen sich eigentlich gar nicht so schlecht. Müssen wir gucken, wie wir es auf den Weg bringen. Das Problem, was ich jetzt eher sehe, und das ist natürlich eine strukturelle Geschichte, also wenn man diese Kunsthochschule gründen wollen würde, würde man gar nicht darum herumkommen, das über die Fakultät Gestaltung zu machen, weil die halt von der Struktur schon in Form dieser Kunsthochschule angelegt ist. Also die reine Struktur der Fakultät Gestaltung ist schon so ausgelegt, und wenn, dann macht es schon, ist nicht völlig unsinnig. Okay, spielen wir erstmal Musik, ja, und versuchen das erstmal zu verdauen, zu verstehen, weil es ergeben sich natürlich dann für mich auch weitere Fragen. Was zum Beispiel die Struktur einer Kunsthochschule im Vergleich der Struktur zu dem, was ich bin ja auch Student der Medienkunst, was da der maßgebliche Unterschiede sind. So. Und dann habe ich noch gehört, dass es Diskussionen um Bindestriche und Punkte gibt. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Aber jetzt erst nochmal Musik, noch weiter vom Album Visit Venus, Space Tourism Volume 1. Ja, da wir so viel zu besprechen haben heute hier in der Sendung, unterbrechen wir mal weiter die Musik. Also hier zu Gast bei Bauhaus FM Tino Schuld mit seiner, nicht nur als Teil der Aktionskunst Medienfront. Umgekehrt. Oder sich im Rumdrehe, genau. Aktionsmedienfrontkunst. Aktionsfront Medienkunst. Genau. Aber nicht nur das, sondern du sitzt ja auch im Stuko hier. Nee, nicht im Stuko. Ich bin in der Fachschaft Medien und ich bin in der AG, die sich um diese Neuausrichtung dieser Fakultät kümmert, und ich bin auch in dieser Gründungskommission, die sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, diese Fakultät auf den Weg zu bringen. Ah, und wie viele studentische Beisitzer sind da drin? In der Kommission oder? Mhm. Das sind zwei. In der Gründungskommission. Genau, das sind zwei. Das ist einmal jemand aus der Fakultät Gestaltung und dann jemand aus der Medienkunst, Mediengestaltung. Mhm. Das ist dann meine Wenigkeit. Und wie viele sonstige Mitglieder hat die Kommission? 13. 13. Die Unglückszahl. Und zwei Studenten. Also zusammen seid ihr dann? Insgesamt sind wir 13. Insgesamt 13. Mhm. Naja, das kann ja auch Glück bringen. Genau, und was ist so dein Gefühl mit der Arbeit? Ist das mehr, dass ihr das beobachtet, oder habt ihr auch das nicht nur das Gefühl, sondern auch schon die Erfahrung gemacht, damit zu gestalten? Schauen wir mal. Das ist noch ein bisschen schwierig zu sagen, da die Gründungskommission sich das erste Mal am 14.01. trifft, also jetzt am Donnerstag. Mhm. Das sollte eigentlich schon Mitte Dezember passiert sein, also am 12.12. sollte die Arbeit eigentlich aufgenommen werden. Hat dann irgendwie nicht funktioniert. Wissen wir jetzt nicht so genau, warum. Da wird ja immer nicht so drüber erzählt. Ja, das schwillt ja offensichtlich bei allem, was ich so gehört habe, immer auch mit, sondern der Vorwurf der Intransparenz. Ja, unbedingt. Lässt er sich auf den Punkt bringen? Oder was, ich meine, das ist ja die Frage. Irgendwie, hast du das Gefühl, da ist ein bewusstes Handeln dahinter, dass das irgendwie... Absolut. Also... Da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber wenn man sich einfach so kausale Verkettungen anguckt, diese Fakultät wird jetzt umstrukturiert komplett. Bewerbungsschluss für die ganzen Sachen, also für die Studiengänge, sind jetzt am 30.01. und Bewerbungsschluss heißt? Für Studienbewerber, für Master und, ach ja, und so. Mhm. Und, genau, wohin bewerben die sich jetzt eigentlich gerade, ne? Ja, das ist immer noch an die alten Adressen, und das wird da auch noch ankommen. Also strukturell ist ja jetzt erstmal noch nichts verändert. Ich finde es aber ungemein unfair diesen Leuten gegenüber, die sich jetzt hier bewerben, das nicht zu kommunizieren, dass hier gerade ein großer Umbruch passiert. Das ist halt so ein Ding der Intransparenz. Ist natürlich logisch, wenn die jetzt sagen würden von der Universitätsleitung, Leute, wir machen jetzt hier erstmal was. Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, wie das alles aussehen wird, aber kommt doch trotzdem zu uns. Wir sind ja, man ganz könnte großartig. Ja auch erzählen, also Wandel findet ja immer zum Besseren statt, dass die Universität noch besser wird und dass man sich gerade jetzt bewerben müsste, weil es ja unglaublich noch besser wird. Genau, das könnte man durchaus machen. Wäre ein Weg, damit umzugehen, würde ich ehrlicher und würde ich auch transparenter und schöner finden, als einfach nichts zu sagen. Und es gibt natürlich, man kann jetzt immer sagen, ja, gar nichts wird ja nicht gesagt, sondern es sind ja immer so kleine Brocken da, die mal hingeworfen werden. So alle paar Monate gibt es mal irgendwie ein kleines Ding, was durchsickert. Aber weder auf den Webseiten steht irgendwas, dass jetzt hier strukturell neue Sachen passieren, oder es gibt auch keine großen Vollversammlungen oder irgendwelche studentischen Sachen, wo wir einbezogen werden, oder wo selbst die Mitarbeiter wissen teilweise nicht Bescheid und haben dann natürlich irgendwie Angst auch um ihre Zukunft und um ihre Plätze. Genau, da ist ganz viel. Eben auch meine Frage, wo siehst du denn die Gefahren an dem Prozess, der vor sich geht? Also ich meine, natürlich, man könnte auch denken, Verbesserung, großartige Verbesserung, aber das scheint dich ja nicht unbedingt zu beschäftigen, dass du Angst davor hast, dass zu viel Positives passiert. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also es ist in der Tat so, dass da sowohl Chancen als auch Gefahren drin stecken. Mhm. Und ich finde es immer ganz schön, beides zu beleuchten. Aktuell ist aber so viel einfach in der Schwebe, dass man sich ganz stark auch mit den Gefahren auseinandersetzen muss, damit die nicht so einfach unter den Teppich gekehrt werden und man so in dieser positiven Stimmung sagt, das wird schon alles gut. Mhm. Wir wissen noch nicht wie, aber das wird gut. Mhm. Und da muss man natürlich gucken, was für Gefahren entstehen überhaupt bei so einer Zusammenlegung. Mhm. Da muss man auch ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja so, dass die Fakultät Gestaltung an sich so um die 500, 600 Studierende hat. Da gibt es noch ein bisschen Mitarbeiter und Werkstätten. Das sind nicht unerheblich viele. Also das sind schon einige Menschen. Dann kommen da nochmal so 400 bis 500 Menschen aus der Medienkunst jetzt dazu. Mhm. Da wird natürlich exponentiell diese Fakultät anwachsen auf über 1000 mit den Mitarbeitern und so auch. Und das sind eine Menge Menschen, die das gerade betrifft. Mhm. Und davon, aber man könnte ja sagen, es ist ja nur ein Akt auf dem Papier, weil die Fakultäten örtlich bleiben ja bestimmt dieselben. Das ist auch noch nicht geklärt. Also die Werkstätten werden geprüft. Das werden wir von der AG übernehmen. Da gibt es sicherlich auch Bestrebungen von der Unileitung. Da versuchen wir auf jeden Fall, das zu koordinieren. Das wollen wir ganz transparent machen, wollen das Video dokumentieren und einfach gucken, wie die Auslastung der Werkstätten ist. Denn da kommen halt neue Studierende jetzt und die haben Zugang zu den Werkstätten ab dem 1.4. und könnte einfach logistisch und personell auch ein heilloses Chaos werden. Ist eine Gefahr, die man regulieren muss. Denke ich halt gerade dran, wenn ich das Wort Werkstätten höre, irgendwie, dass ich eben auch schon von Leuten selber, die hier lehren, den Medienkunstleuten sagen, irgendwie, um irgendwie in der Werkstatt arbeiten zu können, mach's mal lieber in deiner Garage. Irgendwie das in den Werkstätten der Gestaltung zu machen, ist relativ schwierig. Ja. Was halt irgendwie all dem widerspricht, was nach außen kommuniziert wird als Bauhaus, als Ort der Interdisziplinarität und Praxis und Theorie, alles gleichzeitig. Und dann kriegt man schon gesagt, du machst mal lieber, kauf dir mal selber deine Bretter irgendwie. Mhm. Das ist glaube ich einfacher für dich. Das ist, das liegt so ein bisschen der Struktur der Werkstätten an. Also die Werkstätten der Gestaltung sind ein bisschen anders ausgelegt und eher marktorientiert und wirklich produktionsorientiert ausgelegt. Also was dort passiert, die haben halt laufenden Betrieb. Aber das ist ja so ein Punkt, wo sich was bessern könnte, weil wenn jetzt die Medienkunstleute sind, die dann endlich freien Zugriff auf die Werkstätten hätten. In der Tat könnte sich viel verbessern. Wir müssen halt gucken, ob so viele Leute, die jetzt dazukommen, überhaupt logistisch dort betreut werden können und dort reinpassen. Also wir wissen halt nicht, wie ausgelastet die Werkstätten sind. Wenn es da keine Arbeitsplätze gibt, wo sollen die Medienkünstler hin? Also das ist halt eine Sache, das muss fair und fair reguliert werden. Und das ist so eine Geschichte. Wir können da nachher nochmal in Ruhe so ein paar Sachen durchgehen, die wir auch von der AG erarbeitet haben, wir uns einfach als Studierende auch wünschen würden, was sich verändern kann. Aber um auf diese Gefahren insgesamt nochmal zurückzukommen, du hast natürlich diese große Struktur, da kommen ganz viele Studierende jetzt zusammen und das soll jetzt irgendwie interdisziplinar und interdisziplinär wieder zusammenschmelzen im Grundgedanken des Bauhauses und dafür müsste man aber dann auch mal schauen, dass man fachübergreifend viel vertiefter studieren kann, dass mehr Interdisziplinarität auch unter den Professuren geschaffen werden kann. Und das ist ja wirklich auch tatsächlich das Problem, was ich für mich selber auch sehe, wo ich mir sage, klar, ich ist natürlich ein großes Argument, hier zu studieren, weil ich theoretisch die Möglichkeit habe, ja mich zum Beispiel in ganz anderen Veranstaltungen reinzusetzen und da irgendwie mal interessante Sachen über Architektur und so weiter zu hören. Aber ehrlich gesagt schaffe ich es zeitlich halt auch wirklich schwierig, irgendwie, weil ich ja in meinem Stundenplan meines normalen Studiums beschäftigt wäre und wenn ich einen Tag frei habe, muss ich irgendwelche Arbeit machen. So. Also das ist schon schwierig. In der Tat, es wäre natürlich super, wenn wir danach regulieren könnten und sagen, dass wir vielleicht einfach so eine Art Bauhaus-Abschluss wieder schaffen, wo man interdisziplinär studieren kann und da auch fachübergreifend ein bisschen gucken kann. Wir müssen halt gucken, wie das mit Anrechnung jetzt funktioniert, ob sich die Studienordnung irgendwie der beiden oder der ganzen Studiengänge irgendwie anpassen lassen muss. Wir haben ganz viele Sachen, die einfach noch nicht geklärt sind. Finanzierungsgeschichten, logistische Geschichten, personelle Geschichten. Also da ist noch ganz, ganz viel offen, wo wir mit dieser Gründungskommission dran regulieren müssen, die sich bis jetzt noch nicht getroffen hat. Und dieser Wandel passiert zum 1.4. Das heißt, wir haben dann so knappe zweieinhalb Monate Zeit. Der Termin steht. Der steht. Der ist fest. Okay. Und da können wir jetzt auch erstmal nicht zurückrudern. Das heißt, ob uns das gefällt oder nicht, diese Angliederung passiert und diese Fakultät wird generiert und wird erschaffen. Und wir müssen jetzt gucken, wie das aussehen soll. Und das ist eine völlig utopische Annahme, das innerhalb von 2 Monaten regeln zu können, dass wir das so weit für alle Studierende zur Zufriedenheit regeln können, dass es da keinerlei Einbußen für die Lehre geben kann. Das kann mir keiner erzählen. Was hast du das Gefühl, da sind eigentlich Lösungen schon da, das ist vorbereitet, aber die sind vielleicht unpopulär und werden halt später kommuniziert, oder ist es halt wirklich gerade auf allen Seiten das Bewegen im luftleeren Raum, dass dann im Prinzip der Prozess fair ist vorgegeben, das muss zum 1.4. passieren und es ist die Zeit nie da, um das irgendwie zu organisieren? Ist dein Gefühl, der Plan ist da, wird bloß nie kommuniziert, oder ist das wirklich ein Improvisieren? Das kann beides sein. Also da wir uns auch, also selbst wir als Vertreter der Studierenden immer wieder dieser Intransparenz gegenüber sehen, glaube ich, dass es eine Möglichkeit ist, dass die Universitätsleitung bereits einen Plan hat und wir den quasi in dieser Gründungskommission nur abarbeiten. Kann durchaus passieren. Es kann aber auch einfach sein, dass wir uns dort wirklich den Arsch aufreißen und von früh bis spät erarbeiten, was da jetzt gemacht werden kann. Aber wie wird denn euch entgegnet? Was ist denn dein Gefühl von, sagt da jemand, ja, seien Sie mal ruhig, das kriegt man schon alles hin? Genau, also das ist, also nicht so, seien Sie mal ruhig, sondern die sagen schon, also zumindest war das in dieser Senatssitzung, wo das beschlossen wurde, dass man halt immer gesagt hat, das wird schon alles gut und wir sind froh, dass das jetzt endlich auf den Weg gebracht ist und wir sollen nochmal Vertrauen haben und ganz viele Chancen und weißt du, also das war sehr tendenziell und tendenziös, wie da immer kommuniziert wird, und das wird auch immer noch so kommuniziert, wenn man sich da über Probleme und über Ängste irgendwie äußert, dann immer, ja, da kümmern wir uns drum und da reden wir drüber, und aber das wird alles so vertagt immer. Und das sind natürlich Dinge, wo man hellhörig irgendwie wird und sich sagt, okay, vielleicht ist da wirklich schon ein Plan da, der einfach noch nicht kommuniziert ist. Es gibt ja durchaus von dieser Strukturkommission und von einer Kommission für diese Fakultät, die es ja schon im Vorhinein gab, die Vorschläge gemacht hat. Da gibt es ein riesen Pamphlet für. Es gibt Vorschläge, die bis jetzt erstmal so ein bisschen diskutiert wurden, aber jetzt nicht als fest vorhanden sind. Also die sind nicht jetzt, okay, wir machen das jetzt so, sondern da haben sich ein paar Professoren und die Unileitung so ein paar Sachen angeguckt, wie man was machen könnte, haben Vorschläge gemacht, und das hat sich dann auch wieder so im Sande verlaufen. Schauen wir mal, ob wir uns daran hangeln oder ob wir was Neues kriegen. Die wir Frage ist halt noch nicht. Eben, wenn euch gesagt wird, dass ihr Vertrauen haben solltet, ist halt die Frage, habt ihr Vertrauen? Nein. Also ich habe hab in meinem Leben zu oft einfach gelernt, dass man, wenn solche Rhetorik irgendwie auf den Tisch kommt, dass man doppelt hingucken und hinhören sollte. Vertrauen ist absolut der falsche Begriff. Man muss halt immer überlegen, viele der Leute, die da in der Unileitung sitzen, haben natürlich ein großes Interesse, dass es betriebswirtschaftlich rund läuft und sind gar nicht so in unserem Prozess, auch in dem Studienprozess und alles angegliedert oder implementiert, dass sie wirklich holistisch sehen können, was wir brauchen und was nicht. Und sie holen sich aber diese Rückmeldung auch nicht, was wir brauchen und was nicht. Genau. Und, also daran kann man, ist das eigentlich, das Misstrauen bestätigt hat irgendwie ein Stück weit. Ne? Genau, das ist eine Sache. Ich habe da nach oben kein hundertprozentiges Vertrauen, dass da alles in meinem Interesse oder im Interesse der Studierenden passiert, sondern ich habe eher die Befürchtung, dass da großen Wert auf die Finanzierungsebene gelegt wird, die natürlich wichtig ist. Also wir haben diese Vorgabe, wir müssen da... Genau, das ist ja auch da kommt das Dilemma ja her und der Druck ist da. Okay. Genau, also wir haben, wie gesagt, wir haben Einsparungen im Millionenbereich, also das sind von 2013 bis 2020 sind es, da müsste ich jetzt lügen, die Zahl habe ich nicht im Kopf, die steht auf jeden Fall im Block 2,3 noch was Millionen, glaube ich, oder 4 Millionen, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Das ist gestaffelt über die Jahre, mal sind es so 200.000, 300.000 pro Jahr, dann sind es mal wieder 600.000 pro Jahr, die da gestaffelt einfach eingespart werden müssen. Dafür im Gegenzug, damit es jetzt nicht so eine willkürliche Personalentlassung einfach gibt, gibt es Transformationsmittel vom Land, die so um die 10 Millionen, also um die 10 Millionen liegen. Und, das wäre vielleicht noch ein Thema für nach der Musik, irgendwie was du denkst, wie sich das eben zum Beispiel auf die Lehrenden hier auswirkt, der ganze Prozess. Also, das ist eine spannende Frage, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch völlig hypothetisch, aber vielleicht irgendwie hast du ja... Nicht ganz hypothetisch, da gibt es schon ein bisschen was. Ja, spiel mal erst nochmal Musik. Nochmal der Hinweis, wo du gerade sagtest, der Blog der Aktionsfront Medienkunst ist nämlich www.aktionsfrontmedienkunst.wordpress.com, also aktionsfrontmedienkunst.wordpress.com. Dort sieht man dich, sieht man auch mich, und dann kann man die ganzen Zahlen nochmal nachlesen. Aber erstmal kurz Musik. Willkommen zurück bei Bauhaus FM, wieder mit der ersten Stunde am heutigen Montag. Diesmal ein aktuelles Thema. Könnte man jetzt sagen, ob das Thema eigentlich schon durch ist oder ganz aktuell? Also je nachdem, wenn man sagt, irgendwie wir diskutieren was 2013 entschieden worden ist, ist es eigentlich jetzt zu spät, das zu diskutieren. Nein, aber nein. Die offensichtlich nicht. Also nochmal für alle, die später eingeschaltet haben, es geht darum, um die beieinander Stellung oder Zusammenlegung, wie auch immer, der Fakultäten Medien oder besser gesagt der Medienkunst hinein in die Gestaltungsfakultät. Der Prozess, der wohl ab 1.4. ganz konkret passieren soll. Genau. Wie wir jetzt auch gerade gehört haben, offensichtlich nach außen hin wenig kommuniziert wird. Also die Leute, die sich jetzt bewerben, also wir haben ja auch neu auf der Webseite der Bauhaus-Uni gesehen zu haben. Weiß nicht, ich habe vorhin extra nochmal geschaut, dass ich auch kein Schnulli erzähle. Ja. Es ist bis heute noch nicht. Vielleicht könnte man damit argumentieren, wie relevant ist das für den jungen Menschen? Ist doch egal, an welcher Fakultät er ist. Er kriegt auf jeden Fall eine hochqualitative Ausbildung. Ja, genau. Wieso belachst du da jetzt? Ja, naja, also hochqualitativ ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Gerade wenn man sich diese Veränderungsstrukturen so anguckt. Ganz kurz, diese Umstrukturierung, die kommt ja nicht von ungefähr. Also die Qualität in den gestalterischen Studiengängen hat natürlich abgenommen, einfach dadurch, dass Professuren weggebrochen sind, nicht nachbesetzt werden und da einfach immer mehr Lücken auch genau, an Expertise. Die brechen ja nicht weg, sondern man könnte ja einfach, wenn jemand alt wird, einen neuen einstellen. Aber das theoretisch könnte man ja so planen, dass, oh mein Gott, in 5 Jahren geht jemand in Rente. Vielleicht sollten wir uns mal damit auseinandersetzen, wen wir nachbesetzen. Also ich denke mal, darüber sind wir uns auch einig, das ist kein Prozess, der passiert ist, sondern der einfach so aus Versehen passiert. Ist, sondern das ist ein gesteuerter Prozess. Genau, das ist eine Planungsgeschichte. Und siehst du da schon das Geldproblem, dass da einfach irgendwie kein Geld mehr da ist in der Gestaltung für Professoren, zum Beispiel in der freien Kunst? Oder? Naja, also nicht nachzubesetzen ist natürlich der einfachste Weg erstmal, um Mittel einzusparen. Mhm. Also das ist ja klar, wenn Professuren und so und solche Mittel nicht bezahlt werden müssen, dann hat man die natürlich an anderer Stelle oder kann die halt eben einsparen nach den Spar- oder Zähl- und Leistungsvereinbarungen, die vom Land da an uns gestellt wurden. Das ist so, dass die Fakultät Gestaltung ein bisschen bröckelig geworden ist über die Jahre und jetzt demnächst hat auch noch einige in Rente gehen, der Typografie-Professor, jetzt ist mir tatsächlich der Name kurz entfallen, Rutherford, J. Mhm. Rutherford, tatsächlich ein sehr großartiger Professor, ist so einer der Leute, die jetzt irgendwann dann auch mal ausscheiden und da muss man gucken, ob da überhaupt was nachkommt. Mhm. Also oder in der Form nachkommt. Und aber ist ja frischer Wind. Durch die Medienkunst wird ja, werden ja die Lücken gefüllt, sage ich mal. Könnte man ja auch wirklich optimistisch argumentieren. Könnte man, das in der Tat. Könnte man machen. Wird halt dann nicht zu einer Profilschärfung. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Also wenn wir Lücken stopfen und wenn wir gucken, dass wir einfach nur irgendwie eine Masse wieder generieren. Das ist wahrscheinlich dieser pragmatische Ansatz, zu sagen, wir müssen sparen, dann machen wir irgendwas. Und das müssen wir aber den Leuten so verkaufen, als ob das eine super Sache wird am Ende. Ich meine, ist ja auch verständlich, wie soll man damit umgehen. Aber vielleicht nochmal zurück zu eurer AG, Arbeitsgemeinschaft. Ihr habt ja durchaus auch schon mal, seid vielleicht schon konkreter als der Prozess, der vor sich geht. Also ihr habt eine Art Wunschliste oder wie kann man das bezeichnen? Wir von der AG sind natürlich auf einer politischen Ebene aktiv. Also dann vielleicht als kurze Vorinformation, wir setzen uns zusammen und sammeln Missstände, die es gibt und stellen natürlich Wünsche der Studierenden und auch Wünsche, die wir selbst an das Studium und die Lehre haben, die verfassen wir in einem Papier, was wir dann über mich und über die Anna Fletcher, die mit mir da auch Entsandte in die Gründungskommission ist, wir nehmen das dort mit hin und werden das natürlich an die Quelle tragen und sagen, was wir uns gerne vorstellen, was wir als Missstände ansehen und wo man regulieren könnte, müsste, um das Ganze zu einem positiven Ergebnis zu bringen. Also wir haben uns da schon Gedanken gemacht, auch nicht zu wenig. Also ich habe hier so 3 Seiten mit Positionen und Ideen, an denen man erstmal arbeiten kann. Die werden unter anderem auch auf dem Blog jetzt Ende der Woche veröffentlicht. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Geschichten, die für uns Studierende Priorität haben. Die Werkstätten ist das Thema A und O. Dass die Auslastung einfach mal unabhängig und umfassend kontrolliert werden muss. Transparent natürlich auch. Das würden wir halt videografisch einfach versuchen zu realisieren. Also wir würden mit den Betroffenen, mit den Mitarbeitern in Dialog treten, würden das filmen und dann einfach da insgesamt einen Film draus machen und damit ein paar Zahlen mal um uns dann werfen, um zu gucken, wo wir dann überhaupt ja, was rausziehen können, wo sich Dinge doppeln, wie das die Uni-Leitung so sieht. Und wir sind nämlich der Meinung, dass da gar nicht so viel Sparpotenzial ist, im Gegenteil. Also, dass gerade wenn wir zusammengelegt werden, eigentlich investiert werden müsste und dass dem Ganzen so ein bisschen gegenübersteht, also entgegensteht. Genau, dann Arbeitsräume ist eine schöne Sache. Also wenn wir wirklich eine Kunsthochschule denn werden sollen unter dem Dach der Bauhaus-Universität, ist das das A und O. Atelierräume und Arbeitsräume ist eine Geschichte, die jeder Künstler braucht, um sich A zu vernetzen, Expertise irgendwie aufzubauen, Experiment zu leben und diese ganze Interdisziplinarität, die wir durch das Bauhaus natürlich so eingetrichtert bekommen, auch mal real werden zu lassen. Das müsste fair verteilt werden. Also das ist in Teilen funktioniert das in der Fakultätgestaltung schon. Die, die VK und die Produktdesigner, die haben da, glaube ich, ganz gute Räumlichkeiten. Habt ihr das schon bei den Forderungen oder Überlegungen schon gegenüber jetzt gehört irgendwie? Oder das ist noch, steht noch vor der Veröffentlichung im Prinzip? Das steht noch vor der Veröffentlichung. Okay. Das haben wir jetzt erstmal in der AG ausgearbeitet und wird dann am Donnerstag in die Kommission getragen. Wenn ich bei solchen Punkten wie Arbeitsräume dann auch schon das Argument höre, sind dann suchen sie sich was auf dem freien Markt, wenn sie das machen wollen. Geht nicht. Ja. Bullshit. Also da muss die Uni, wenn die eine Kunsthochschule sein will, muss die Räumlichkeiten für Experiment generieren. Das ist absolut so. Also du musst ja, wir sind ja ein Projektstudium und alles, was innerhalb dieser, dieser Mauern nicht funktionieren kann, kannst du nicht alles super auslagern, geht gar nicht. Denn da ist erstmal eine finanzielle Hürde. Viele Studierende haben jetzt nicht so überschwänglich viel Geld, dass sie sich ihren Arbeitsraum in Weimar für, keine Ahnung, 300-400 Euro im Monat leisten können. Das ist utopisch. Und wenn sie eine qualitativ hochwertige Lehre generieren wollen, qualitativ hochwertigen Output generieren wollen und Künstler und Studierende nach außen hin auch wettbewerbsfähig gestalten wollen, ja, dann muss verdammt nochmal ein Arbeitsraum her, wo die Leute einfach an sich feilen können. Das geht gar nicht ohne. Dann ist so eine der wunderschönen Sachen, die wir hier in Weimar haben, die relativ, also nicht einzigartig, aber relativ wenig verbreitet ist in Deutschland, ist, dass wir hier ein PhD auch für künstlerische Studiengänge haben. Die Medienkunst zum Beispiel, also dass man hier promovieren kann zu einem künstlerischen Hintergrund, ist großartig genial. Das müsste auf jeden Fall nach unserer Sicht weiter gestärkt werden und auch um für uns künstlerische Studiengänger überhaupt eine größere wissenschaftliche Basis zu generieren, würden wir das ganz gerne auch so ein bisschen mehr an uns anbinden. Da gäbe es ja auch Rückflüsse in die Lehre wieder rein, wenn absolut, die Leute. Genau, absolut. Also, aber das ist doch das Wenige, was ich gehört habe, irgendwie gibt es da schon auch eine Lehre. Genau. So. Wir würden halt ganz gerne. Eine Lehre mit Doppel-I ist übrigens. Wir würden da ganz gerne die PhD-Seminare zum Beispiel für Studierende öffnen und da einfach Möglichkeiten geben oder generieren, die das für uns anrechnen zu lassen und da einfach auch wissenschaftliche Arbeiten mitzulernen und zu sehen, wie kann denn überhaupt eine wissenschaftliche Ausrichtung auf Basis von Kunst aussehen, funktionieren. Ja. Das ist halt auch nicht so super präsent bei uns im Alltag der Studierenden. Und das ist, denke ich, total spannend. Also gerade wenn man sagt, naja, ich möchte vielleicht nach der Uni auch mal irgendwie in die Lehre gehen oder möchte halt eher wissenschaftlich arbeiten und künstlerische Wissenschaft, es ist halt so ein Ding, das ist noch nicht riesengroß in Deutschland. Da gibt es irgendwie super viel Potenzial, da dran aufzubauen. Genau, also gibt es ja bloß 3 Orte oder so, wo man den in künstlerischen PhD machen kann. Ne? Ja, Lehrinhalte ist ein Riesenthema. Wir würden natürlich ganz gerne in Mitte Deutschland oder Thüringen eine Art Medienkompetenzzentrum einfach generieren. Also das haben wir natürlich immer versucht durch die Fakultät Medien. Da hast du eine schöne Abdeckung, da hast du die Medienwissenschaft, die Medieninformatik und die Medienkunst. Und das sind natürlich 3 schöne Eckpfeiler, wo man sagt, wir können dieses Thema Medien ganzheitlich und rund und kausal einfach mal betrachten. Da gab es einfach super viele Probleme, das miteinander zu vernetzen, was so auf Befindlichkeiten der Professoren eigentlich zurückgeht und nicht wirklich auf den Willen der Studierenden. Also da gab es schon oft Bestrebungen, Projekte fachübergreifend zu machen. Aber das hat sich immer wieder im Sande verlaufen, was super schade ist. Also da hätte man wirklich eine Profilschärfung generieren können. Denn wirkliche Medienkompetenzzentren, wo die Leute fachübergreifend und holistisch ausgebildet werden, gibt es so wenig wie irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch so ein Punkt, warum ich mir das auch gut vorgestellt habe, hier zu studieren, um bei manchen Projekten halt wirklich die kompetenten Leute einfach zusammen zu haben. Dass wenn ich irgendwie als Medienkünstler was plane, ich aber nie der super Wahnsinns Informatiker bin, dann habe ich ja klein den Informatiker parat, auch den Medieninformatiker zum Glück, der hoffentlich in seinem Studium auch einen Teil künstlerischen Ausbildung hat. Zum Beispiel, was ein großer Unterschied ist zwischen einem normalen Informatiker, der wirklich sagt, um die Gestaltung, um Gottes Willen, das muss jemand anders machen. Also das, und gerade um das zu reflektieren mit einem Medienwissenschaftler, ist natürlich, wäre das Potenzial da. Mir ist es leider, bis jetzt habe ich auch noch kein Projekt gemacht, wo ich das selber so erleben konnte. Das liegt großteils an mir irgendwie, aber zum Teil eben auch, weil die Zeit einfach nicht da ist, weil man ja irgendwie sein Hauptstudium durchführen muss. So. Das ist auch die Prämisse, unter der ich hier angefangen habe. Also ich hab mich tatsächlich nur an einer Universität damals beworben, auch nur an der Bauhaus-Universität, weil ich gesagt habe, Bauhaus, das ist meins, interdisziplinar studieren und fachübergreifend und gucken, dass wir uns so breit, also einfach diesen Gedanken von Universallehre wieder aufzugreifen, was ja unter der heutigen Gesellschaftsprämisse, dass sich alles spezialisieren muss, so ein Unding mittlerweile natürlich ist. Aber ich fand halt immer, dass eine ganzheitliche Aufstellung gerade im künstlerischen Bereich extrem wichtig ist. Ja, klar. Ja. Und das ist was, das vermisse ich total. Es gibt so einzelne Sachen, bei denen es funktioniert, wo wir wirklich Interdisziplinarität auch leben in dieser Lehre. Das ist zum einen kann man das Backup-Festival, dieses Kurzfilm-Festival erwähnen. Das sind 100 Studierende aus allen Fakultäten und allen Studiengängen, die wirklich fachübergreifend ein komplettes Filmfestival auf die Beine stellen. Und da sind andere Professuren mit angebunden. Das funktioniert, also es geht doch, weißt du? Und das ist eine Geschichte, die wollen wir stärken. Also nicht nur das Backup-Festival, sondern generell fachübergreifende Projekte, auch in dieser neuen Fakultät. Ich meine, hey, wir legen den Grundstein dafür. Warum soll man das nicht ausnutzen? Das wäre eine Chance, eine Riesenchance. Okay. Wenn die Befindlichkeiten der Professoren da mitspielen, ist natürlich auch wieder eine Geschichte. Genau, wo wir bei den Lehrinhalten sind, ist natürlich für uns diese Diversität, die wir einfach, wie schon thematisiert haben, extrem wichtig. Also wir würden schon gern weiter angebunden bleiben an die Fakultät Medien, also wirklich angebunden. Nicht nur, hallo, wir sind's und wir winken mal vom Weiten, sondern wir würden gerne viel mehr Projekte einfach auch mit denen machen. Ja. Ich meine, man könnte ja jetzt schon sagen, man ist angebunden. Ich als Medienkünstler bin ja auch angebunden an die Architektur. Ich kann ja einfach mal auf den Stundenplan gucken und dahin gehen irgendwie. Aber in der Praxis ist es ja dann doch eher der seltene Fall. Das geht. Also du kannst natürlich an anderen Seminaren teilnehmen. Da gibt es auch eher selten Anrechnungsproblematiken, also natürlich in künstlerischen Geschichten. Da musst du halt bei deinem Prüfungsausschuss einen Antrag stellen und meistens. Aber so Antrag stellen klingt für mich auch nicht unbedingt einfach, ehrlich gesagt. Also ich erlebe das jetzt schon so, dass ich irgendwie in der Medientheorie was mache, wo ich besetzt mir selber die Daumen drücke, ob ich dort irgendwie, ob ich das jetzt alles richtig beraten worden bin, dass ich dort meine Pünktchen kriege halt irgendwie. Na, das ist halt Logistik vor allem immer, ne? Also es ist natürlich immer ein Aufwand, ein zeitlicher Aufwand und ein logistischer Aufwand und das kann man einfacher gestalten, auf jeden Fall. Wenn wir sagen, wir machen ein fachübergreifendes Studium und wir öffnen das einfach irgendwie ein bisschen mehr, dann kannst du solche Prozesse natürlich auch vereinfachen. Und das ist ein Anliegen, das wir haben unter anderem. Also da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben, eine ganze Menge sogar. Ja. Mit allen Punkten da durch? Oder? Nee, noch lange nicht. Okay. Ich muss ja langsam schon auf die Uhr gucken. Oh, ist schon so. Und da können wir ein bisschen schnell machen. Dann ist natürlich, Medienkunst braucht Basics. Also wir wollen auch so eine rein neumediale Ausrichtung vermeiden. Wir würden gerne so ein bisschen analoge Kernkompetenzen weiterhin vermitteln. Auch ein großer Hauptgrund, warum ich studieren wollte überhaupt, um nochmal Basics zu kriegen. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich in einem Projektstudium schwierig, was wir jetzt als Medienkünstler haben, da man schon sehr autark und selbstverwaltend studiert, aber da gibt es trotzdem eine Menge Raum. Also da gibt's, ist theoretisch möglich, aber praktisch wieder schwierig. Ne? Ja, eigentlich ist es praktisch auch einfach, man muss halt den Willen dazu nur haben. Das ist halt wie bei vielen Sachen so. Ne? Dieses gemeinsame Studium können wir ganz kurz nochmal angehen. Wir würden unglaublich gern dieses interdisziplinäre Studium generieren, was wir aber unglaublich gerne auch hätten, und das ist so eine Basic-Geschichte, wie du eben schon gesagt hast, ist so ein Bauhaus-Vorkurs zu generieren. Also wir würden quasi gerne wie es in vielen Universitäten einfach ist, wenn du Mathematik studierst, kriegst du oder hast optional die Möglichkeit, so einen Aufbaukurs zu machen in grundlegender Mathematik und vertiefender Mathematik. Und genauso ähnlich wollen wir das auch machen, das ist eine komplette Werkstatteinführung und das sind Basic Skills. Und Programme, die du vielleicht brauchst, weil viele auch Quereinsteiger sind und das nicht vorher gelernt haben, in diesem Bauhaus-Fokus, in den Semesterferien, bevor dein Studium beginnt, einfach schon bekommen kannst und da ein paar Credits für kriegst und dass die Leute sich auch schon vernetzen. Da ist wieder diese Interdisziplinarität drin, um einfach zu gucken, okay, wer ist denn da noch? Wer studiert denn jetzt mit mir und was ist denn da so meine Fakultät? Und ich kann mich schon vernetzen und gehe nicht als Newbie irgendwie hier rein. Und dafür ist ja eigentlich nur die Vorbereitungswoche, die erste Woche da, wo das so ein bisschen passiert. Ja, ist aber Blödsinn. Und dann muss man ja wirklich schon entscheiden. Was machst du denn in der ersten Woche? Da gehst du ein bisschen Kleiderkette machen, ein bisschen Schnitzeljagd durch die Stadt. Nein, ich habe an allen den Sachen teilgenommen, wo ich sollte. Natürlich, weil ich auch gezwungen war, weil ich dort irgendwelche Unterschriften sammeln musste. Naja, du kriegst ein paar kleine Einblicke, aber wirklich vertiefend ist das auch nicht. Das können wir damit ein bisschen abfangen. Einfach auch fachlich die Leute besser aufzustellen. Dann Internationalität ist riesengroß in der Bauhaus-Universität. Wir sind ja nun über alle Landesgrenzen hinaus bekannt. Wir haben viele internationale Studierende und wir würden das natürlich auch gerne weiter stärken einfach. Auch, dass die Wahrnehmung von uns nach außen weiterhin cool bleibt. Leistungsinhalte ist eine wichtige Sache. Wenn wir wirklich eine Profilschärfung generieren wollen, und das ist was die Universitätsleitung möchte und wir natürlich auch gerne, wir wollen keinen verwässerten Studiengang haben, dann brauchen wir nicht mehr Medienkunst studieren, wenn wir nur noch gestalterisches Kram machen. Ich muss mal kurz atmen. Wenn wir studieren und auch fachübergreifend studieren, soll das schon so sein, dass wir nicht mehr als 50% der Lehrinhalte einfach in anderen Studiengängen absolvieren können. Sonst kannst du halt auch direkt was anderes studieren, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Also wir möchten schon, dass die Studiengänge an sich schärfen. Also dass wir vom Profil her an diesen Studiengängen auch arbeiten, um wirklich am Schluss zu sagen, okay, das ist Medienkunst, Mediengestaltung, das ist visuelle Kommunikation. Ansonsten, wenn du das zusammenwirfst, dann hast du nichts mit Profilverschärfung. Dann hast du einen verwässerten Studiengang, der am Schluss aufgebläht und so ein Irgendwas-Ding ist. Und das ist auch Blödsinn. Also dann, weißt du wie, dann braucht man das ja auch nicht studieren. Studiendauer ist irgendwie ein wichtiges Ding. Wir würden das gerne angleichen. Also das sind ja unterschiedliche Studiengangsdauern. Ich glaube, die VK und so, die studieren 8 Semester ihren Bachelor und 2 Semester ihren Master. Wir würden das gerne angleichen. Das geht bei einem Bachelor of Fine Arts. Da müsste man halt den Abschluss von denen auch angleichen. Dass man sagt, wir machen 6 Semester Bachelor oder 8 Semester Bachelor und 4 Semester Master. Das brauchst du. Also du, im künstlerischen Studiengang, du brauchst Zeit zum Experiment, Zeit, genau. Um dich irgendwie aufzustellen. Das ist nicht so, dass du mal schnell irgendwie durchjachtern kannst. Das funktioniert nicht. Dann bist du auf dem Markt und kannst nichts. Du studierst ja portfolioorientiert und nicht, die jungen Studierenden kommen hierher und machen das, was ihnen im Kurs gesagt wird. Die arbeiten nach Note. Das erlebe ich selber. Irgendwie ist es ganz schwer, seine eigenen Projekte zu machen, irgendwie die frei sind. Also natürlich könnte man immer seine Kurse so wählen, dass das, was ich gerade vorhabe, mal in das Projekt reinpasst, aber das ist immer ein Kompromissding halt irgendwie. Also das ist schon absolut schwierig. Und die jungen Studierenden kommen dann und nach ihrem Bachelor sehen die, scheiße, jetzt habe ich hier irgendwie einen Bachelor und jetzt habe ich hier 3 Jahre studiert. Und ich habe mir kein Portfolio aufgestellt. Das ist in großen Teilen passiert das. Und ich habe meine Note, aber ich habe doch hier eine 1,3 und die Frage, selbst das Bewusstsein ist ja fast gar nicht da, sondern sagen, ich habe doch hier super studiert, habe alle meine Punkte und jetzt bin ich was. Und da kommen sie irgendwo in ein Büro und die Leute schütteln einfach nur mit dem Kopf. Ja, klar, also da passiert auch nichts. Da bist du auch nichts. Also als Künstler brauchst du einen Nachweis, dass du irgendwie Kunst machst und Kunst machen kannst. Und wir würden gerne unsere visuelle Wahrnehmung vom Markt auch irgendwie stärken. Wir würden da gerne über die Summary noch ein bisschen vertiefend uns profilieren wollen und so ein bisschen marktorientierter auch ausstellen und uns verkaufen und den Leuten auch vermitteln, wie das überhaupt geht, also wie wir uns auch im späteren Leben einfach präsentieren können. Also da gibt es ganz viele Potenzialgeschichten, die wir aufbauen wollen. Da ist so unglaublich viel gerade drin. Ich glaube, da könnte man eigentlich noch eine Stunde drüber reden. Aber vielleicht nochmal zu meinem angekündigten Punkt- und Komma-Strich-Diskussion. Ich habe das nur im Nebenohr gehört. Im Prinzip geht es jetzt auch darum, welchen Namen kriegt das Kind dann am Ende. Ne? Da gab es so eine kleine Anekdote in der Senatssitzung, wo der Beschluss gefasst wurde. Da hat der Professor Guerra, der, glaube ich, von den Urbanisten ist, das war einer der wenigen Einwände gegen diesen Wandel, war tatsächlich einfach so eine kleine Namensgestaltung. Diese Fakultät soll halt Fakultät für Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar oder irgendwie das Freistaat Thüringen irgendwie heißen haben sollen. Damit war der halt nicht einverstanden. des Freistaats Thüringen sollte halt nicht in den Haupttitel, sondern irgendwie weiter runter. Und das waren so die einzigen Reibungspunkte da dran. Okay. Aber ja. Es geht dir darum, heißt das dann Kunstakademie oder was heißt das dann? Nee, es heißt Fakultät für Kunst und Gestaltung, die halt unter dem Dach der Bauhaus-Universität ist. Und die Kunsthochschule des Landes Thüringen werden. Mhm. Das ist aber noch nicht anerkannt und überhaupt noch gar nicht. Das ist nochmal ein ganz eigener Prozess. Da müsste das Land dann auch erstmal mitspielen, das anerkennen und so weiter und so fort. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Das hat man ja auch gemacht, um da ein bisschen Finanzierung vom Land abzugreifen. Das ist ja, wie Thüringen hat ja keine Kunsthochschule. Und wenn es diese generieren würde, besteht natürlich die Möglichkeit, Subventionen vom Land zu kriegen. Also Lehre und so schulische Bildung ist ja Ländersache. Und dann kann man den ganzen Prozess nachher wieder rückgängig machen. Dann kann man dann die Medienkunst wieder zu den Medien schieben. Genau, wenn man das Geld erstmal haben. Genau. Das wäre eine schöne Sache. Das ist der längerfristige Plan. Und es ist bloß zu peinlich, das mitzuteilen wahrscheinlich. Ja. Das ist der Plan. Alles genau. Oder wenn 2019 dann das Bauhausjahr ist, wo der 100 Geburtstag ist, dann kommt so viel Geld wieder rein. Dann oder die Sommerolympiade in Weimar stattfindet, am besten eine Winterolympiade, dann kommt bestimmt auch Geld. Sollte sich Weimar mal vielleicht beantworten. Genau, oder die WM. Das ist Fußball-WM oder was auch immer, genau. Alles Möglichkeiten, die man einfach kommunizieren muss. Ja, aber meine andere Frage, wie bist du eigentlich zufrieden mit deinem Studium? Das ist ja eine gute Frage, die ich jetzt, wenn ich frech wäre, verschieben könnte auf eine weitere Sendung, weil es nämlich schon 2:02 ist. Oh, da müssen wir ganz schnell. Genau. Ja, das ist ein schönes Gesprächsthema und ich würde das jetzt fast mal so im Raum stehen lassen. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit dafür, irgendwie, um jetzt im Programm zu bleiben. Komm doch einfach wieder und bring vielleicht noch jemanden mit und vielleicht Hörer, du, sie, ganz draußen. Vielleicht Leute, wenn ihr Interesse habt, an diesem Prozess mitzuwirken, kommt in die AGs, schreibt der Aktionsfront Medienkunst, schaut auf den Blog, geht zu Facebook, engagiert euch, geht zu euren Fachschaften und seid Teil davon. Wir sind immer auf Leute angewiesen. Es sind sehr, sehr wenige, die in diesem Prozess momentan sehr, sehr viel Arbeit erledigen und es wäre großartig, wenn wir da ein bisschen Workload einfach aufteilen können. Und es geht hier um euer Studium, also hey, wenn ihr ein geiles Studium haben wollt, krempelt die Ärmel hoch und helft uns. Und schon wenig ist viel wert, oder? Irgendwie. Absolut. Also zum Beispiel an den Diskursen einfach zur Diskussion mit hingehen und wenigstens irgendwas sagen. Genau, irgendwas oder Ideen sagen. Einreichen und einfach sagen, das sind Sachen, die stelle ich mir vor, die wünsche ich mir für mein Studium. Und kommuniziert das an uns, kommuniziert das an die Dozenten, die Professoren und genau, mach das. Ich würde sagen, wir verbleiben so. Du musst auf jeden Fall wiederkommen und dann bringen noch jemand mit. Vielleicht finden wir noch jemanden, dass wir das Thema weiter im Auge haben, weil es betrifft uns alle. Absolut, gerne. Eben nicht bloß auch die Medienkünstler. Ich meine, die Gestalter können auch sagen, wir wollen euch nicht haben. Genau, das ist ja auch nur exemplarisch. Also ich kann ja vieles auch nur aus meiner Sicht dann... Ja, natürlich, genau. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich dann auch nochmal interessiert. Also wie sind wir denn selber mit dem Studium zufrieden? Wäre vielleicht ein guter Anlasspunkt, auch nochmal sich ans Radio zu wenden. Seid ihr unzufrieden mit dem Studio? Kommt mal vorbei. Zum Beispiel Mittwochs Redaktionstreffen, Bauhaus FM, jeden Mittwoch in der M18, einen großen Tisch des großen Saals mit Flügel. Finde ich immer sehr schön, dass das dran steht. Saal mit Flügel. Also in dem Saal kann man fliegen. Mittwoch 14 Uhr, sage ich, ist dieses Redaktionstreffen. Kommt vorbei und bleibt auf jeden Fall bei Bauhaus FM dran. Ich danke dir, Tino, gerne, dass du hier dafür da warst. Und wir, wie gesagt, wir müssen in Kontakt bleiben. Nun aber weiter.